Erster, dies sind die Gebote, Regeln und Gesetze, die ich euch im Auftrag von Jahwe, eurem Gott, lehren soll, damit ihr sie in dem Land befolgt, das ihr bald einnehmen werdet. Zweiter, so sollen du, dein Sohn und dein Enkel Jahwe, euren Gott, euer Leben lang fürchten und alle seine Gebote und Regeln halten, die ich euch heute gebe, damit ihr lange lebt. Dritter, höre, Israel. Wenn du diese Gebote befolgst, wird es dir gut gehen und ihr werdet sehr viele Menschen sein. Jahwe, der Gott deiner Vorfahren, hat euch ein Land versprochen, das reich an Milch und Honig ist. Vierter, höre, Israel. Jahwe, unser Gott, ist der einzige Gott. Fünfter, du sollst Jahwe, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und all deiner Kraft lieben. Sechster, diese Worte, die ich dir heute sage, sollen in deinem Herzen bleiben. Siebter, du sollst sie auch deinen Kindern beibringen und immer darüber sprechen, wenn du zu Hause bist, wenn du unterwegs bist, wenn du schlafen gehst und wenn du aufstehst. Achter, du sollst sie als Zeichen an deine Hand binden und als Stirnbänder zwischen deinen Augen tragen. Neunter, du sollst sie auch auf die Türpfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Zehnter, wenn Jahwe, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat, wirst du dort große und schöne Städte finden, die du nicht gebaut hast. Elfter, dort gibt es Häuser voller guter Dinge, die du nicht gesammelt hast, und Zisternen, die du nicht gegraben hast. Es gibt auch Wein- und Olivengärten, die du nicht gepflanzt hast, und du wirst dort genug zu essen haben. Zwölfter, sei vorsichtig, damit du Jahwe nicht vergisst, der dich aus Ägypten geführt hat, wo du ein Sklave warst. Dreizehnter, du sollst Jahwe, deinen Gott, fürchten, ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Vierzehnter, ihr sollt aber keinen anderen Göttern folgen, die zu den Völkern um euch herum gehören. 15. Denn Jahwe, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott, der bei euch ist. Er könnte leicht zornig auf dich werden und dich vom Erdboden vernichten. 16. Ihr sollt Jahwe, euren Gott, nicht auf die Probe stellen, so wie ihr es in Massa getan habt. 17. Ihr sollt vielmehr die Gebote, Anweisungen und Regeln von Jahwe, eurem Gott, befolgen, die er euch gegeben hat. 18. Du sollst tun, was Jahwe für richtig und gut hält, damit es dir gut geht und du in das schöne Land kommst, das Jahwe deinen Vorfahren versprochen hat, und es in Besitz nimmst. 19. Jahwe wird alle deine Feinde vor dir vertreiben, so wie er es versprochen hat. 20. Wenn dein Sohn dich später fragt, was bedeuten diese Anweisungen, Regeln und Gesetze, die Jahwe, unser Gott, uns befohlen hat. 21. Dann sollst du deinem Sohn antworten, wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, aber Jahwe hat uns mit seiner großen Macht aus Ägypten herausgeführt. 22. Jahwe zeigte uns große und schreckliche Zeichen und Wunder in Ägypten, gegen den Pharao und seine ganze Familie. 23. Er führte uns aber von dort weg, um uns in dieses Land zu bringen und es uns zu geben, so wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte. 24. Jahwe befahl uns, alle diese Regeln zu befolgen und ihn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns immer gut geht und er uns am Leben erhält, so wie es bis heute der Fall ist. 25. Es wird für uns richtig sein vor Jahwe, unserem Gott, wenn wir darauf achten, alle diese Gebote zu befolgen, so wie er es uns befohlen hat.